rock den Planet. Komm mit mir mit in meine Dimension. Ich bringe eure Boxen zur Explosion. Die Freaks tanzen hier bis tief in die Nacht. Die Frauen tanzen wild und sind splitternackt. Ich bring euch in Trance mit meiner Musik. Ich hypnotisiere euch mit meinem Beat. Mein Name ist Reckless, ich lade euch ein, mit mir und dem Clan auf der Party zu sein. Such dir einen Partner und flip mit ihm aus. Ich weiß, dass du's brauchst, aus dem Freak aus dir raus. Blend den Club ab, bis die Diskothek bebt. Ich bin ein DJ und rock den Planet. Rock den Planet. Rock den Planet. Rock den Planet. Rock den Planet. Rock den Planet. Rock den Planet. Rock den Planet. Rock den Planet, rock den Planet mit mir, rock den Planet mit mir, rock den Planet mit mir, rock den Planet. Rock den Planet.